Kapitel 72. Temporale Nebensätze mit als und wenn. Beispiel. Kochst du gerne? Ja, wenn ich Zeit habe, koche ich gerne. Ja, wenn ich Zeit habe, koche ich gerne. Ja, wenn ich Zeit habe, koche ich gerne. Und jetzt sie. Kochst du gerne? Ja, wenn ich Zeit habe, koche ich gerne. Gehst du gerne spazieren? Ja, wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne spazieren. Gehst du gerne aus? Ja, wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne aus. Triffst du gerne Freunde? Ja, wenn ich Zeit habe, treffe ich gerne Freunde. Fährst du gerne Fahrrad? Ja, wenn ich Zeit habe, fahre ich gerne Fahrrad. Machst du gerne weite Reisen? Ja, wenn ich Zeit habe, mache ich gerne weite Reisen. Lässt du dich gerne massieren? Ja, wenn ich Zeit habe, lasse ich mich gerne massieren. Kaufst du gerne ein? Ja, wenn ich Zeit habe, kaufe ich gerne ein.